Fünftes Kapitel, der Pharao. Schepi wirft sich in den Staub. O Pharao, mein König, Auserwählter der Götter, Sohn der Sonne, ich verneige mich vor deiner unendlichen Größe. Kokosnuss, Mathilda, Oskar und die Nubier bleiben wie angewurzelt stehen. Vor ihnen sitzt auf einem von Soldaten getragenen Thron der Pharao. Er ist in feines Tuch gehüllt und trägt Schmuck aus purem Gold. Auf seinem Kopf thront die Doppelkrone Ägyptens. In den Händen trägt er Krummstab und Geißel. Was denn eine Geißel? Moment, hier steht was. Der Krummstab ist das Kennzeichen für einen König. Die Geißel steht für die Fruchtbarkeit des Landes. Naja. Majestätisch blickt er auf die Freunde herab. Schon gut, sagt der Herrscher zu Schepi. Erhebe dich, Händler. Schepi springt auf und erklärt, ich bin Schepi, mein König. Vielleicht hast du schon von mir gehört. Ob Kreti oder Pleti, jeder kennt den Schepi. Und weil diese Herrschaften mich vor dem Löwen gerettet haben, so habe ich bitte tausendmal um Vergebung, mein Allerhöchster, so habe ich ihnen helfen wollen, den Gefangenen zu befreien. Ich wusste ja nicht, dass dieser Nubier dich hier so überaus schändlich beleidigt hat. Er hat mich einen Hans Wurst genannt, sagte der Pharao grimmig. Und du hast mich eine Matschbanane genannt, sagte Kashta, der Nubier, ebenso grimmig. Für einen Moment herrschte eine atemlose Stille. Dann sagt Kashta, wenn du die Matschbanane zurücknimmst, nehme ich den Hanswurst zurück. Du zuerst, sagt der Pharao. Kashta überlegte. Gut, den Hanswurst nehme ich zurück. Gut, sagte der Pharao. Die Matschbanane nehme ich zurück. Schabakus Gesicht hellte sich auf. Ist mein Vater jetzt frei? Iwo, antwortet der Pharao. Aber weil er die Beleidigung zurückgenommen hat, darf er am Tage den Kerker verlassen und auf der Pyramidenbaustelle arbeiten. Den ganzen Tag Steine schleppen, ruft Kashta aufgebracht. Ich bin doch nicht blöd. Das ist dein Befehl, herrscht der Pharao den Nubier an. Und seine Soldaten ruft er zu, zurück in den Kerker mit ihm und seine Helfershelfer gleich mit. Wie, ich auch? Fragt Schepi verblüfft. Auch du wolltest den Nubier befreien. Ja schon, aber nix aber, bestimmt der Herrscher. Mit einer kurzen Geste befiehlt er seinen Trägern, ihn zu seinem Palast zurückzubringen. Da ruft Mathilda, Herr Pharao, Herr Pharao, würden Sie uns für kurze Zeit Ihr Gehör schenken? Es dauert auch nicht lange. Das Stachelschwein gibt Oskar einen Stoß mit dem Ellenbogen. Schnell sagt der kleine Fressdrache, ich muss für die Schule einen Aufsatz über Sie schreiben. Über mich? Fragt der Pharao und befiehlt den Trägern anzuhalten. Ja, wir sollen über eine bedeutende Persönlichkeit schreiben, 2 DIN A4 Seiten in Schreibschrift. Eine bedeutende Persönlichkeit? Wiederholt der Pharao. Nun ja, da liegst du bei mir richtig. Niemand ist bedeutender als der Pharao. Ja, sagt Oskar und holt seinen Schreibblock hervor. Also, jetzt fällt mir bloß auf die Schnelle keine Frage ein. Haben Sie Kinder? Fragt Mathilda. 9 Söhne und 6 Töchter. 9 Söhne und 6 Töchter. Ui, ui, ui, murmelt Oskar und notiert. Wie ist es so, ein Pharao zu sein? Fragt Kokosnuss. Ach, klagt der Pharao, ist es eine schwere Last. Schließlich bin ich ein Auserwählter der Götter. Immer muss ich Recht haben, für alles trage ich die Verantwortung, für den Wechsel der Jahreszeiten, für den Kreislauf des Lebens, für den Sonnenaufgang, für den Lauf der Sonne. Das nervt manchmal. Oskar notiert und fragt, wie schreibt man eigentlich Auserwählter? Mit Ä und H vor LT, antwortet der Pharao. Was ist Ihr Lieblingsgetränk? Fragt Oskar. Granatapfelsaft mit Minzgeschmack. Was machen Sie am liebsten? Fragt Kokosnuss. Da beginnen die Augen des Pharaos zu leuchten. Ich liebe es, die Baustelle zu besuchen. Eine Pyramide ist ein sehr interessantes Bauwerk. Doch plötzlich hält der Herrscher inne und brummt, genug gefragt, ich muss morgen früh aufstehen, regieren und auf der Baustelle nach dem Rechten sehen. Mit diesen Worten gibt er den Soldaten ein Zeichen. Diese drohen mit ihren Speeren und drängen die Freunde zum Kerker hin. Sie sind in solcher Überzahl, dass Kokosnuss kurzerhand einen Plan fasst. Er flüstert Mathilda und Oskar zu, ich komme zurück, breitet seine Flügel aus, speit einen Feuerstrahl und steigt in die Luft. Die Soldaten des Pharaos weichen erschrocken aus und staunen, als sie den kleinen roten Drachen hoch oben am Himmel verschwinden sehen. Mathilda, Oskar und die beiden Nubier jedoch werden in den Kerker gesperrt. Das war das fünfte Kapitel.